Warum sich Juden taufen lassen? Anni und Grete sind zwei begeisterte BDM-Mädels. Jeden Mittwoch und Freitag haben sie Dienst. Das sind für sie die schönsten Tage der ganzen Woche. Aber heute ist ihr Dienst ausgefallen. Die Führerin ist nämlich krank. Anni ärgert sich. Was wollen wir heute Nachmittag tun? Fragt sie die Grete. Ich weiß auch nicht, sagt die andere. Und dann gehen die beiden, ohne ein weiteres Wort zu sprechen, langsam in die Stadt hinein. Der ganze Tag ist ihnen verdorben. Als sie an der Erlöserkirche vorbeikommen, bleibt die Grete plötzlich stehen. Du Anni, schau mal da hinüber. Da läuft doch der Kaufhausjude Veilchenblau mit seiner Rebecca. Was wollen die denn hier? Anni lächelt. Das weiß ich, Grete. Die sollen heute getauft werden. Ach du lieber Gott, ruft Grete. Das sind schon sonderbare Täuflinge. Schau nur mal den Juden an. Krumme Beine, Plattfüße, diese Nase, dieser Mund, diese Ohren, diese Haare. Und der will sich taufen lassen? Na, die Jüdin sieht auch nicht besser aus, ergänzt Anni. Sie watschelt daher wie eine Ente. Und ihr Gesicht, ich glaube, das hat sie dem Teufel gestohlen. Während sich die beiden Mädchen unterhalten, sind die Juden durch die hohe Türe in die Kirche eingetreten. Du, jetzt weiß ich, was wir tun, ruft die Anni. Wir warten hier. Wir wollen sehen, ob durch die Taufe aus dem Veilchenblau ein Nichtjude und aus seiner Rebecca eine Nichtjüdin geworden sind. Fein, ruft Grete. Wir werden also warten. Und die beiden stellen sich vor die Kirchentüre. Die Uhr kündet die dritte Nachmittagsstunde. In diesem Augenblick geht die Kirchentüre auf. Veilchenblau und seine Gattin kommen heraus. Sie verabschieden sich von dem Pfarrer und dann steigen sie langsam die Treppe hinunter. »Merkst du was, dass aus dem Juden nicht Juden geworden sind?« fragt Anni. »Nicht das Geringste«, flüstert Grete. »Sie haben noch die gleichen Nasen und Ohren, die gleichen Beine, die gleichen Lippen, die gleichen Nägelhaare und sie watscheln noch genauso daher wie früher.« Veilchenblau scheint von dem Gespräch der Mädchen etwas gehört zu haben. Er bleibt plötzlich stehen, grinst die Kinder unverschämt an und spuckt vor ihnen aus. Dann geht er mit seiner Rebecca langsam weiter. Die Kinder blicken sich betroffen an. So eine Gemeinheit. Und der will nun kein Jude mehr sein, sagt Anni. Und Grete ruft, die Taufe hat aus ihm keinen Nichtjuden gemacht. Und auch die Rebecca ist eine Jüdin geblieben. Dann begeben sich die beiden Mädchen auf den Heimweg. Aber ihre Gedanken sind noch immer bei der Judentaufe. Weißt du noch, sagt Anni, unsere Mädelschaftsführerin hat einmal gesagt, genauso wenig wie man durch die Taufe einen Neger zu einem Deutschen machen kann, kann man aus einem Juden einen Nichtjuden machen. Grete stampft zornig mit dem Fuß auf den Boden. Ich verstehe die Geistlichen nicht, die heute noch Juden taufen. Sie nehmen ja lauter Verbrechergesindel in die Kirchen auf. Da hast du recht, sagt Grete. Die Juden bleiben trotz der Taufe die gleichen Gauner, die sie früher gewesen waren. Das hat schon Martinus Luther gesagt. Auch Päpste haben das gesagt. Und Julius Streicher auch. Anni ist stehen geblieben und dann spricht sie ernst und bedeutungsvoll. Ich glaube, es wird einmal eine Zeit kommen, da werden die Christen jenen Pfarrern fluchen, die einst Juden in die kirchlichen Christen aufgenommen haben. Denn die Juden wollen ja nur die christlichen Kirchen vernichten. Und sie werden sie vernichten, wenn unsere Geistlichen auch weiterhin Juden in die Kirchen aufnehmen. Sag doch ein Spruch. Kommt mal ein Jude hergelaufen und will, dass ihn die Pfarrer taufen, dann trau ihm nicht und halte ein, ein Jud wird immer Jude sein. Da hilft auch nicht das Taufgewässer, auch dadurch wird der Jud nicht besser. Er ist ein Teufel in der Zeit und bleibt's bis in die Ewigkeit.